Ein neues Betriebssystem für den Computer, für die Nutzer heißt das, sich umstellen, an neue Bedingungen gewöhnen, dafür sorgen, dass das Alte auffindbar bleibt und so weiter. Die Änderungen greifen tiefer als bei anderen Programmen und deshalb wollen wir Windows 10 noch einmal zum Thema machen. Vergangene Woche hatte der US-Konzern Microsoft die neue Software vorgestellt. Stefan Römermann ist hier im Studio. Wie oft haben Sie denn schon Windows 10 installiert? Ja, wenn man die Vorabversion mitrechnet, dann bin ich jetzt bestimmt bei, ich glaube, so ein halbes Dutzend Mal, dass ich Windows 10 installiert habe. Momentan läuft die endgültige Version auf 3 Rechnern, von einer ganz alten Möhre bis zu einem relativ neuen Laptop. Hat das denn jedes Mal geklappt oder gab es Überraschungen, vor denen Sie unsere Hörer jetzt schützen können? Ja, also insgesamt war das schon ein bisschen seltsam. Direkt nach der Installation hat wirklich auf keinem der Rechner Windows 10 erstmal funktioniert. Das war so ein bisschen wie eingefroren. Es hat einfach nicht reagiert. Startmenü, nichts ging auf. Als ich dann den Rechner irgendwie 2-3 Mal runtergefahren habe und neu gestartet habe, jeweils nach so ein paar Minuten, dann ging es irgendwann plötzlich und dann hat es auch eigentlich ganz gut funktioniert auf den Rechnern. Das war einfach irgendwo ein bisschen der Wurm drin. Ich konnte auch tatsächlich danach dann aber auch alle Programme benutzen, die installiert waren. Es gab mit 2-3 sehr speziellen Programmen, da gab es ein bisschen Schwierigkeiten. Da muss man dann halt sehen, dass man im Zweifelsfall ein Update bekommt vom Hersteller. Und plötzlich war der Gerätetreiber von meinem Drucker weg. Das war ein bisschen sehr seltsam. Also das fand ich, konnte ich mir auch nicht erklären. Den konnte ich dann allerdings auch neu installieren. Und auf einem Rechner konnte ich den Sprachassistenten, den neuen Cortana, die haben wir ja letzte Woche auch schon mal gehört, die konnte ich einfach überhaupt nicht zum Laufen bringen. Aber die brauche ich auch nicht wirklich. Es gab also insgesamt schon ein paar ganz ordentliche Schreckmomente, aber eigentlich läuft es ganz gut. Trotzdem muss man sagen, so ein Update, da kann wirklich einiges schiefgehen und da sollte man wirklich unbedingt ein Update vorher machen. Die haben es zweimal auf einem und demselben Rechner installiert. Warum das? Ja, da ging es darum, ich wollte unbedingt schauen, ob man Windows auch tatsächlich komplett neu installieren kann, weil manchmal hakt es da ja auch irgendwo und dann wollte ich einfach mal schauen, ob ich Windows tatsächlich auch komplett neu installieren kann und muss man sagen, ja, geht. Allerdings auch mit einem Ja, aber ich muss nämlich tatsächlich vorher einmal diesen Update-Prozess durchlaufen, einmal Windows 7 oder 8 updaten auf Windows 10 und dann kann ich es anschließend auch problemlos neu installieren. Wenn ich das jetzt auch machen will, wie muss ich vorgehen? Das ist in der Regel ganz einfach. Auf den meisten Rechnern ist mit Windows 7 und 8, da ist schon seit Wochen so ein kleines Werbeprogramm für Windows 7 installiert. Da klicke ich unten rechts in der Ecke auf so ein kleines Symbol, auf so ein kleines Windows-Symbol und dann kann ich mit ein paar Mausklicks sagen, dass er Windows 10 installieren soll. Das dauert manchmal ein paar Tage, bis er das dann tatsächlich macht. Er lädt das dann im Hintergrund runter, aber das klappt ganz gut. Wenn das nicht klappt, wenn das Symbol nicht da ist, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Es gibt ein Media Creation Tool, so heißt das. Das ist in der ersten Linie dafür da, damit ich mir ein Installationsmedium, also eine DVD machen kann oder einen USB-Stick, mit dem ich Windows installieren kann. Aber ich kann auch dann Windows direkt installieren. Den Link gibt es dann auf unserer Internetseite zum Anschauen. Und wenn ich dieses Programm starte, dann kann ich den Windows-Prozess, den Update-Prozess ganz einfach starten. Das klappt auch auf den meisten Rechnern wirklich gut. Computerkonzerne lieben große Datensammlungen. Wie ist es denn um den Datenschutz bei Windows 10 bestellt? Da gibt es Licht und Schatten. Es gibt viele Einstellmöglichkeiten, die man sich aber auch wirklich genau angucken muss. Ich habe es beispielsweise festgestellt, dass dann ganz spontan sich der Rechner mit meinem WLAN verbunden hat. Ich hatte noch gar nichts groß installiert und eingegeben und plötzlich konnte ich aber das WLAN nutzen. Das fand ich schon sehr bedenklich. Das ist einfach so, dass er im Hintergrund bestimmte Daten, wenn ich das mit einem Microsoft-Konto verknüpfe, und dazu wäre ich relativ intensiv gedrängt, wenn ich dieses Programm benutze, wenn ich Windows 10 benutze, dass ich ein Microsoft-Konto anlege. Und dann werden bestimmte Daten im Hintergrund gesichert, wie es heißt. Das ist total praktisch. Ich kann dann auf dem nächsten Rechner, muss ich nicht viel einrichten, sondern er installiert es dann gleich automatisch. Aber er verbindet sich dann beispielsweise mit meinem WLAN und hat dann beispielsweise Passwörter da gespeichert. Da sollte man sich schon durchaus drüber bewusst sein und wirklich diese Einstellmöglichkeiten, die da gebraucht werden, sehr genau lesen und nicht irgendwie Express-Einstellungen übernehmen klicken. Stefan Römermann war das zu Windows 10. Herzlichen Dank.